Das ist der Vorwurf, Sie seien nicht unbefangen, Frau Vollmer. Was antworten Sie? Also ich versuche gerade nicht Adresse von solchen Forderungen zu sein, sondern zu moderieren. Ich nehme das zur Kenntnis, aber ich glaube, ob ich unbefangen bin oder nicht, das können die Beteiligten am runden Tisch sagen. Und das ist Herr Overfeld ja nicht meine frühere Tätigkeit. Ich war Vikarin und habe dann den Beruf an den Nagel gehängt. Und ich war in Bethel Dozentin an einer ländlichen Heimvolkshochschule, die gar keinen Heimbetrieb hatte, sondern die mit Landjugendlichen gearbeitet hat. Das ist meine Verbindung. Der Vorwurf geht ja nur an die Pastorin, dass sie also zu nah an den Kirchen seien, die ja Betreiber dieser Heime gewesen sind. Das ist wahrscheinlich die Richtung. Das vermute ich dann auch, aber dagegen steht, dass ich das Votum aller Fraktionen des Deutschen Bundestages habe, die mich gebeten haben, dieses Thema zu behandeln. Und ich denke, dass sie es mir zugetraut haben, das zu tun. Die Probleme liegen in der Schwierigkeit der Aufgabe. Ich glaube nicht in der Frage, ob man sich nach allen Kräften bemüht, eine gerechte Lösung zu finden. Sie haben sich in einem Gespräch auch mal dahingehend geäußert, dass man das Geschehen in den Heimen damals, also Schläge, unbezahlte Arbeit, sexuellen Missbrauch, in Beziehung setzen müsse zu den damaligen Erziehungsvorstellungen. Da erweckt man ja möglicherweise den Eindruck, da soll etwas verharmlost werden nach dem Motto, war damals gang und gäbe zu prügeln, also war es in den Heimen nicht schlimmer. Naja, ich bin ja auch Historikerin und als Historikerin haben Sie verschiedene Quellen, mit denen Sie arbeiten können. Das eine ist die Berichte von Zeitzeugen und die sind gerade in diesem Fall außerordentlich wichtig. Aber das andere sind natürlich auch Quellen, wo Sie verstehen müssen, um welche Zeit es sich handelt. Und es handelte sich um eine der wirklich autoritären und dunklen Phasen der frühen Bundesrepublik. Das war die unmittelbare Nachkriegszeit. Da waren auf jeder Seite, auch unter den Erziehern, schwer geschädigte Menschen und Menschen, die häufig mit einer Aufgabe ziemlich allein gelassen wurden und die so etwas wie eine gesellschaftliche Zustimmung im Hintergrund fühlten, dass man mit Kindern, mit denen man nicht so richtig klarkam, in geschlossenen Einrichtungen umgehen könne und dass sich auch die Gesellschaft nicht weiter darum kümmern wolle. Das gerade ist ja der Skandal und das schwer zu erforschende, welche Gesellschaft es damals gab, die solche Praktiken toleriert hat. Denn auch da gilt, dass es natürlich viele wissen konnten. Und da arbeiten wir uns gerade durch. Und das Merkwürdige ist, dass so viele da kooperiert haben. Also Richter, die Jugendliche dahin geschickt haben, Kommunen, die solche Heime nicht weiter kontrolliert haben, Beteiligte in den Institutionen, sogar Eltern, die freiwillig solcher Erziehung zugestimmt haben. Also da gibt es eine ganz große Verantwortungskette. Und wir hoffen, dass jeder sein Stück Verantwortung mit übernimmt, wenn es darum geht, den Geschädigten am Ende ein Stückchen Genugtuung widerfahren zu lassen. Genugtuung ist das eine Forderung, die aber ganz deutlich ist auch die nach Entschädigung in finanzieller Art. Und Sie haben es ja eben schon geschildert, dass so viele in der Gesellschaft damals mitgemacht haben. Das hört sich für mich so an, als sei es ganz schwer, da überhaupt Entschädigung für diese geprügelten, sexuell missbrauchten Heimkinder zu bekommen, wenn es denn ein gesellschaftliches Klima gab, das so etwas, ja, durchaus gut geheißen hat. Aber den Schluss würde ich nicht ziehen. Gerade wenn viele beteiligt sind, sollten sich auch viele an der Lösung beteiligen und das sowohl inhaltlich in Form von Entschuldigen und Erkenntnis und Aufklärung als auch möglicherweise materiell. Wie aber dieses möglicherweise Materielle auszusehen hat, ob in Form eines Fonds oder ob es gesetzliche Möglichkeiten gibt, dass man zum Beispiel Rentenjahre nachträglich anerkennt für in den Heimen geleistete Arbeit. Das gehört genau zu den Punkten, die wir klären müssen und wo wir am Ende einen Vorschlag machen sollten. Und dem kann ich jetzt noch nicht vorgreifen, aber ich vermute, dass wir verschiedene, sehr unterschiedliche Forderungen machen. Antje Vollmer war das, die den runden Tisch zur Heimerziehung moderiert im Deutschlandradio Kultur. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen auch.